1 Live Podcast. Plan B. Reportage. Man muss weder Mitglied sein, noch sich als Mitglied fühlen, noch irgendwas. Man muss da einfach hingehen und mit den Leuten Sachen machen, die gut sind. Draußen. Mehr ist es eigentlich nicht. Einfach eine Plattform, um Leute zu finden, mit denen man coole Aktionen starten kann oder die Welt retten, was auch immer. Ihr hört die 1Live Plan Reportage. Marie Kaiser ist für uns auf dem dritten Weltkongress der Hedonistischen Internationale. Deren Ziel, wir hören es gerade, coole Aktionen starten oder die Welt retten. Marie, wer erklärt uns da dieses in seiner logischen Schlichtheit kaum zu übertreffende Konzept? Das ist Daniel, der ist so ein Computer-Nerd und fährt schon zum zweiten Mal mit den Hedonisten ins Grüne in den Urlaub und ich treffe ihn am Ostbahnhof in Berlin und dort fährt der Bus ab, der die Hedonisten zum dritten Weltkongress der Hedonistischen Internationale bringt. Hedonismus, also sich selbst verwirklichen, den eigenen Genuss, den eigenen Spaß in den Mittelpunkt stellen und dann auf der anderen Seite die Welt retten, das hört sich für mich erstmal nach einem Widerspruch an. Ja, kann man denken, aber die Hedonisten wollen genau also Spaß und Weltrettung versöhnen, wieder zusammenbringen. Ihnen ist ganz wichtig, dass der politische Widerstand Spaß macht und nicht verbissen ist. Und ja, die Hedonisten waren auch die, die Theodor zu Guttenberg da vor ein paar Monaten mal eben eine Torte ins Gesicht geschmissen haben. Das hat bestimmt Spaß gemacht und es war politischer Aktivismus. Und sie haben eine gefakte Pro-Guttenberg-Demo in Berlin organisiert, bei der sie mit ganz viel Ironie und ganz viel Übertreibung es sogar geschafft haben, echte CDU-Anhänger mitzunehmen. Zu reißen und denen was in die Hand zu drücken. Die arbeiten kreativ mit Ironie und wenig Klamotten. Bei Maklerterminen in Berliner Luxus-Apartments sind sie zum Beispiel aus Protest splitternackt aufgetaucht. Eine 1Live-Plan-Reportage, die alles hat. Große Politik, jede Menge Ironie und vielleicht sogar nackte Haut. Das jetzt in der nächsten Stunde bei 1Live mit Marie Kaiser und mit mir, Till Hase. Hallo, guten Abend. Habt ihr einen Geschenkkorb dabei? Nee. Ich habe einen dabei. Ja. Also die Idee war, glaube ich, einmal was Lustiges mitzunehmen, einmal eine Flasche Bier aus meiner Heimat, ich komme aus Bayern, mitgebracht. Dann habe ich zum Spielen so einen kleinen Ball mitgebracht. Dann als Überraschung habe ich Samen mitgebracht für Zimtbasilikum. Bei dem was Persönliches habe ich ein Bild reingepackt, was eine Freundin für mich gemalt hat. Essen, selbstgemachtes Kirschchutney. Ein Geschenkkorb mit Kirschchutney, mit Bier, mit Zimtbasilikum. Das hört sich alles sehr lecker an. Marie Kaiser ist für die 1Live-Plame-Reportage allerdings nicht beim Promi-Dinner, sondern auf dem dritten Weltkongress der Hedonistischen Internationale. Ja. Und die leben eben nach dem Lustprinzip und dazu gehören auch Kirschchutney und Zimtbasilikum. Die sind immer bestens ausgerüstet, um sich das Leben eben möglichst angenehm zu gestalten. Und ja, die Veranstalter haben sich überlegt, dass es doch eine schöne Sache wäre, wenn alle für den Weltkongress der Hedonisten so einen lebensbejahenden Präsentkorb zusammenstellen. Und wer ist der Mann, der Kirschchutney mitgebracht hat und Zimtbasilikum? Das ist ein Nachwuchshedonist, würde ich sagen. Simon heißt er, ist 20 und zum allerersten Mal bei so einer Aktion dabei. Und er ist mit seinen Geschenken im Schuhkarton wirklich von allen hier am besten vorbereitet, die hier in Berlin am Ostbahnhof zusammen auf den Reisebus warten, der uns alle nach Brandenburg zum dritten Weltkongress der Hedonistischen Internationale bringt. Und er ist extra aus Bayern angereist, kennt hier niemanden und er studiert soziale Arbeit und da ist er, es ist vielleicht ein Klischee, aber er ist hier im Bus nicht der Einzige. Ich habe das Gefühl, ich bin umzingelt von sozialen Studenten hier. Und er sitzt hier mit seinen Inlinern und wir warten mit so 30 Leuten vor dem türkisen Reisebus. Und ich muss ihm jetzt gleich mal eine Frage stellen, die mich schon irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Wie passt das zusammen? Politischer Aktivismus, sich mit gesellschaftlichen Problemen rumschlagen und dann das ausschweifende, genussorientierte Leben eines Hedonisten. Also wie passen Protest und Kirschchutney zusammen? Der Begründer des Hedonismus war ja Epikur und der, also so wie ich es verstanden habe, geht er halt davon aus, dass man erstmal irgendwie mit sich selber im Reinen sein muss und wenn man selber zufrieden sein will und sein Leben genießen will, muss man vielleicht auch manche Dinge so verändern, dass es passt und muss man vielleicht auch manchmal einfach die Welt so gestalten, damit man sie überhaupt genießen kann, weil wenn irgendwie Ungerechtigkeit ist, dann kann ich halt nicht mehr genießen und nicht mehr ausschweifend leben. Und deswegen sehe ich das auch als meine Aufgabe, so das zu verändern, um dann halt wieder genussvoll Leben genießen zu können. Bisschen wie bei Pippi Langstrumpf, ne? So, witte, witte, wie, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Du hast eben schon von ein paar Aktionen der Hedonistischen Internationalen erzählt. Also zum Beispiel splitternackten Maklertermin sprengen oder eine gefakte Pro-Gutenberg-Demonstration. Wie sind die denn organisiert? Also das macht alles einen eher losen Eindruck. Die werden so von einem Newsletter zusammengehalten, den sie eben alle regelmäßig bekommen. Und dann können sie so Unterrubriken gründen. Ja, aber einige, die kennen sich schon von den Aktionen. Aletta und Daniel zum Beispiel, ja, die fallen sich gleich um den Hals. Die waren letztes Jahr auch beim Weltkongress der Hedonisten und haben sich da kennengelernt. Diesmal teilen sie sich ein Zelt und nein, nein, nicht, was du denkst. Und Daniel, der entwickelt Netze für verschlüsselte und sichere Kommunikation und hat so ein rotes Hawaii-Hemd an, goldene Sonnenbrille und so ein kleinen lustigen Zopf auf dem Kopf, der nach oben steht. Also die Computer-Nerds, die ich sonst kenne, die sehen anders aus. Und was Daniel an den Hedonisten so gut findet, ist, dass sie irgendwie links sind und die Welt verändern wollen, aber dabei nicht radikal sind. Es ist so, wie ich das wahrnehme, eher so an der Grenze zwischen politischem Aktivismus und Kunst. Zum Beispiel die Clowns-Brigaden finde ich auch sehr großartig, einfach auf Demos diese ganze miese Stimmung einfach mal ein bisschen aufzulockern mit irgendwelchen Artistiknummern und Seifenblasen. Sobald es gewalttätig wird, bringt es halt nichts mehr, es macht nur schlechte Stimmung bei allen. So, wenn ich einen Stein werfe auf Polizisten, bringt es erstens nichts und zweitens mal ist der Polizist wütend und alle Leute, die das sehen, sind wahrscheinlich auch wütend, weil niemand hat Bock auf Gewalt. So, warum sollte ich Steine schmeißen? Es bringt nichts. Und die Aktionen, die so aus Hedonistenkreisen kommen, sind da dann schon ein bisschen intelligenterer Aktionismus und nicht einfach so stumpf, es passt uns nicht, deswegen zünden wir jetzt was an. Können wir trotzdem mal zuhören? Ihr müsst euch anschnallen, ja. Das ist genauso beim Bäckerwesen, wo es eine Anschnallpflicht ist. Mit genauer Verantwortung, aber ich muss euch das sagen, bin ich aus dem Ding raus. Ja. Das war der Busfahrer, ne? Das war der Busfahrer. Aber ich tippe mal, was so ein echter Hedonist ist, der lässt sich in seiner persönlichen Freiheit natürlich von so einem Anschnallgurt, von so einem schnöden Anschnallgurt nicht beschneiden, oder? Da hast du vollkommen recht, das schnallt sich natürlich keiner an. Aber ja, dafür ziehen sie so ein bisschen die Schuhe aus, packen erstmal die Füße auf den Sitz und nehmen einen ordentlichen Schluck aus der Weinflasche. Ja, ich komme mir ein bisschen vor wie bei so einer hedonistischen Klassenfahrt oder Butterfahrt. Ich habe auch wirklich lange nicht mehr so viele Rastas und Piercings in so hoher Konzentration gesehen. Also den Rekord hält hier ein Mädchen gleich neben mir. Die hat gleich 3 Ringe im Gesicht und ja, diskutiert mit ihren Freundinnen über Adorno und dabei naschen sie Kürbiskerne vom Brot runter. Was ich noch gar nicht gefragt habe, wo fahrten die eigentlich hin? Ja, um den Ort. Ja, da gab es eine riesen Geheimniskrämerei. Ich weiß das auch erst seit 2 Tagen im Prinzip. Also wir fahren nach Kuhlmühle. Das ist so ein winziger Ort in Nordbrandenburg. Und ich habe das mal gegoogelt. Ja, das ist ganz wunderschön, an einem See gelegen. Aber früher haben hier in den Bungalows Stasi-Mitarbeiter Urlaub gemacht. Und in den 30er Jahren hat genau hier mal ein Welttreffen der Hitlerjugend stattgefunden. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Hedonisten genau hier 4 Tage zusammen dann zelten. Der Bus hält nach 2 Stunden, nämlich mitten irgendwo im Wald, irgendwo in der Pampa und es regnet echt in Strömen. Am Eingang hängt ein Schild, Hedonistische Internationale 2021. Endlich sind wir da, ich bekomme mein Bändchen und darauf sind so pinke Sterne und schwarze Totenschädel. Ich hatte ja das große Glück, dass mein Zentrum steht. Nein. Ich glaube, alles andere ist auch sehr, sehr doof. Du sag mal, kann ich mir mal kurz den Rucksack hier schnappen? Ja, super. Oh Gott. Es ist total übles Wetter. Ich habe mein Zelt noch nie bei strömendem Regen aufgebaut. Das kann super werden. Aber sie sind alle sehr nett. Hedonisten. Verdammt! Warum habe ich keinen Regenschirm dabei? Okay, Katze, die Katze. Arme und Oberschenkel möglichst 90 Grad zum Boden. Dass hier ein schönes Viereck ist, okay? Dann beim Ausatmen, guck mal, gehe ich hoch. Ich mache einen ganz tollen Rundrücken. Beim Einatmen mache ich ein Hohlkreuz und nimm den Kopf ganz hoch. Ausatmen, hochgehen. Die Arme können auch Rundungen machen, dass du wirklich einen ganz tollen Rundrücken machst. Beim Einatmen Marie Kaiser ist für die 1Live Plame-Reportage auf dem dritten Weltkongress der Hedonistischen Internationale. Es hat Probleme gegeben für Marie, du musstest dein Zelt im Regen aufbauen. Aber du scheinst die erste Nacht überlebt zu haben und jetzt gibt's Frühsport. Ja, aber nicht irgendeinen Frühsport. Also ich mache hier Techno-Yoga. Na klar, was sonst? Na okay, ich mache nicht wirklich mit. Ich bin irgendwie so ein Eisklotz und habe echt keine Lust. War so kalt im Zelt? Ja, ich habe echt nicht schlafen können. Ich habe eine Stunde wach gelegen und ja, jetzt gucke ich zu, immerhin scheint die Sonne und die Aktivisten auf der Wiese verbiegen sich schön und ja, die müssen sich ja auch in Form bringen für die nächste Aktion. Der Yoga-Instructor gerade hat die ganze Zeit was von einer Katze gesagt. Was hat es mit der auf sich? Na, das ist so eine Yoga-Position, ja. Also auf allen Vieren sind die Hedonisten und die sind wie so eine Katze eben. Also die machen Buckel und gehen dann so ins Hohlkreuz zurück. Und beim Yoga haben sie sich schon mal so einmal quer über die Wiese gerollt. Also die Klamotten sind voller Gras und in der Mitte musst du dir vorstellen, da tanzt der Yoga-Lehrer Rob Bennett, gibt dabei die Anweisung. Das ist so ein alter Hippie. Also der hat schon in den 70ern am Strand in Goa Yoga gemacht und sein Yoga-Motto, du darfst alles, du musst gar nichts, das passt wirklich super zu den Hedonisten, finde ich. Und passt auch super in Swingerclubs, alles kann, nichts muss. Das ist praktisch vom Prinzip her das Gleiche, ne? Das Motto ist universal einsetzbar. Mhm. Und vor ein paar Jahren hat der Rob Bennett dann rausgefunden, dass die weltbeste Musik zum Yoga-Machen Techno ist. Klassik Bach zum Beispiel ist zu schön und zu variiert und zu dynamisch. Während dieser Beat von Minimal, was immer einfach treibt, hilft mir beim Yoga im Trance zu fallen. Und darum geht es für mich wirklich ganz weg zu sein, wenn ich es mache. Du sagst, du warst in so einer Hippie-Kommune auf Goa und so. Sind das für dich Hippies hier, die Hedonisten auch so ein bisschen? Das ist eine lustige Frage. Das ist eine ganz lustige Frage. Ich bin alter Hippie. Ja, und irgendwann kamen die Punks und ich war, oh nein, oh, wo sind meine Hippies, wo bin ich, ja, oh nein. Dann hörte ich von irgendwas namens Love Parade und da bin ich hingegangen zum zweiten Love Parade und ich dachte, die Hippies sind wieder da, ja. Ja, ich zähle die Hedonisten zu den Hippies, deshalb bin ich hier, auch wenn ich nichts mehr auf dem Kopf habe. Ist alles rausgefallen, aber ja. Wo sind meine Hippies? Wo sind meine Hippies? Was ist das? Bobbycar. Bobbycar? Naja, Hippies haben auch Kinder. Ist doch klar. Klar, ja? Jede Menge. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, glaube ich. Ich gehe mal zum Marktplatz. Da muss ich jetzt den Weg der Niedertracht lang, vorbei am Hotel zum fröhlichen Miststück. Es hat ja alles so alberne Namen. Und da komme ich zum Marktplatz, da gibt es den Kaffee und das ist sowas wie das Kongresszentrum der Hedonisten. Und dieses Kongresszentrum hat wahrscheinlich so nichts gemeinsam mit dem, was wir uns so normalerweise unter einem Kongresszentrum vorstellen würden. Doch, da gibt's ein Infocenter, da kann man dann fragen, wie auf dem richtigen Kongress, welcher Vortrag läuft denn als nächstes, welcher Workshop. Aber es gibt natürlich auch viele hedonistische Elemente, also eine Konzertbühne, eine Bar, am Boden liegen so Matratzen und Kissen rum, auf die kann man sich flezen, zwischen zwei Bäumen hängt ein Sofa als riesige Schaukel und ja, gegessen wird übrigens in der veganen Volksküche gegen Spende. Vegane Volksküche, das hört sich für mich so richtig nach Genuss an. Also ich fand's sehr lecker, muss ich sagen. Und es wird dir übrigens gefallen, es gibt sogar ein extra Becken für veganes und nicht veganes Spülen. Finde ich super. Ja? Hm. Ja, ganz wichtig. An der Wand, da hängt ein Transparent, auf dem steht ruhig brauner, wenn die Leserin gegen Nazis. Dann gibt's so eine kleine Maschine, die pustet Seifenblasen über den ganzen Platz. Dazwischen laufen dann die Kinder und die Hunde rum und ja, irgendeiner jongliert immer. Und der Yoga-Guru, der hatte einfach recht, das sind hier lauter Hippies. Ja, dann kommen wir noch mal zu den wirklich relevanten Fragen. Stichwort Hippies. Wie halten es die Hedonisten mit Sex? Also ich habe ja mein Zelt direkt neben dem Massagezelt aufgeschlagen und da liegen zwar Ohrstöpsel rum und Kondome, aber so richtig viel mitgekriegt habe ich nicht. Aber ich muss sagen, die Hedonisten sind sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, zum Beispiel Angebote für nächtliches Wärmen im Zelt und so. Die Schlinge. Wie sieht's aus mit Drogen? Ja, im Hof, da hängt ein großes Schild. Keine Substanz ist illegal. Es liegen auch so Infozettel rum über die Wirkungen und Nebenwirkungen von LSD, Koks. Und ja, es gibt sterile Röhrchen und Alkoholpads. Die meisten trinken auch ganz gerne ein oder kiffen. Aber ja, ich habe so den Eindruck, viele behalten sich lieber einen klaren Kopf für die Revolution. Und die heißt bei den Hedonisten natürlich Hedolution. Na und klar. Ja, die vier, die hier neben mir sitzen, die beschränken sich gerade auf selbstgedrehte Zigaretten. Wer sind die vier? Ja, also die Namen kann ich dir nicht sagen, weil das ist bei den Hedonisten ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, die meisten benutzen Pseudonyme. Und wenn ich hier Leute frage, ja, wie heißt ihr denn und so, dann diskutieren sie oft darüber, ob sie das überhaupt wollen, als Hedonisten so mit ihrem richtigen Namen auftreten in den Medien. Und die zwei Mädchen und zwei Jungs hier neben mir, die sind noch unentschlossen. Ja, die wollen mir nicht ihre Namen sagen, aber ein Pseudonym haben sie sich auch noch nicht ausgedacht. Horst. Nein. Du möchtest Horst heißen? Ich möchte aufhören, Assi zu sein. Ich will lieber mehr Assi. Ja, ganz ehrlich, ihr müsst euch echt mal coolere Namen überlegen, weil die haben hier alle so Herkules und Luther und... Rosa Luxus. Rosa Luxus. Gibt es auch? Geil, oder? Nee, ich bin Peter Schmidt. Aha. Horst heißt jetzt Peter Schmidt. Ja? Macht Sinn. Manchmal suchen sich die Hedonisten also so extra absurde Pseudonyme aus. Dann wieder echte Allerweltsnamen, mit denen sie dann zum Beispiel ganz unauffällig Demos anmelden können. Peter Schmidt eignet sich super. Viele diskutieren, was ist denn, wenn du dich irgendwann mal um einen Job bewirbst? Willst du, dass dein Chef das dann weiß? Oder manche sagen, ich will nicht, dass meine Eltern das mitkriegen. Überhaupt, die Hedonisten diskutieren viel, ja, schon beim Frühstück. Über was wird denn diskutiert? Ja, zum Beispiel über ein autarkes Leben auf dem Bauernhof oder in der Hippie-Kommune, über Internetsicherheit oder über die Frage, ob Vegetarier oder Veganer die besseren Menschen sind. Da gibt's viele Themen. Also mehr Spaß haben auf jeden Fall die Vegetarier, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das, was du meinst, also dass sie eine gute Zeit verbinden wollen mit verantwortungsvoll handeln, das ist sozusagen das Motto, was man da jetzt gerade auch merkt. Das ist das Motto und das kann man auch wirklich sehen. Ich bin total überrascht. Also hier wird überall Müll getrennt. Hier liegt nirgendwo irgendwie Müll rum. Und das habe ich bei so einem Festival noch nie in der Form erlebt. Hier liegen nicht mal Kippen rum. Und der Hedonist ist wirklich niemand, der die Welt um sich herum so in seinem Genuss vollkommen vergisst. Und die eine der Pseudonyme, losen Aktivistinnen neben mir, die verrät mir dann auch mal, an welchem Accessoire man den Hedonisten erkennt. Einfach Respekt vor den Menschen und deiner Umgebung und eine gewisse Offenheit gegenüber anderen Meinungen und Respekt gegenüber der Umgebung, zum Beispiel, dass wir Taschenaschenbecher haben, die wir immer benutzen und dass wir immer versuchen, also eine offene Kommunikation miteinander zu haben, die sich halt nicht ausschließt, also wo man nicht dogmatisch aufeinander reagiert, sondern sich selbst als Individuen begreift. Und dieser sehr offene und nicht hierarchische Austausch miteinander, der ist es, glaube ich, was das Ganze attraktiv macht. Selbstverständlich. Also die deutsche Medienmacht muss gebrochen werden. Es kann so nicht weitergehen, dass die linke Presse einfach Politiker absägt, wie sie wollen. Da Faz und Welt, das fand ich unsäglich. Diese linken Schmierblätter, die diesen netten Politiker einfach abgesucht haben. Der war total nett. Seine Kompetenz, die kann man ihm auch nicht absprechen, obwohl er dann gepusht hat mit seiner Doktorarbeit? Naja, also er hat das ja auch gut gemacht mit dem Abschreiben. Das haben ja jahrelang, hat das ja niemand gemerkt. Der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg scheint ein Lieblingsfeind der hedonistischen Internationale zu sein. Wir laufen ihm zumindest nicht zum ersten Mal über den Weg in dieser 1Live-Plan-Reportage. Marie, von wem wird der Freiherr da so vehement verteidigt? Alexander Müller ist das, einer der Profi-Hedonisten mit unauffälligem Pseudonym und der hat schon ganz viele Aktionen gemacht und das war ein Ausschnitt aus einem der Interviews, das er bei einer Pro-Guttenberg-Demo am Brandenburger Tor gegeben hat, die er angemeldet hat und diese Pro-Guttenberg-Demo war natürlich nicht ernst gemeint, sondern eine ironische Aktion und Alexander Müller hat es aber so überzeugend gemacht, dass ein echter Anmelder einer Pro-Guttenberg-Demo sogar einen Rückzieher gemacht hat und gesagt, ach, dann melde ich meine gar nicht erst an. Ja. Wahnsinn. Und der Film wird jetzt beim Seminar Politikhacken gezeigt, als Beispiel für einen gelungenen Coup, bei dem die Hedonisten es wirklich geschafft haben, also der Politik mal so ganz elegant und mit relativ wenig Aufwand eins auszuwischen. Und den Vortrag hält er zusammen mit Montserrat Graupenschläger. Das ist einer mit Kreativpseudonym. Habe ich und mir gedacht. Das ist so ein ironischer PowerPoint-Vortrag in der Tanzdiele, einem überdachten Zelt mitten im Wald. An einem Band zwischen zwei Bäumen hängen Disco-Kugeln in verschiedenen Größen, die schön in der Sonne glitzern und getrunken wird, ganz klischeehaft wie bei den Piraten Club Mate. Natürlich. Worum geht's in dem Vortrag jetzt? In dem Vortrag Politik hacken von Ich sag's nochmal, Montserrat und Alexander. Ja, die erklären sehr unterhaltsam, wie sie da extra eine Untersektion der hedonistischen Internationale gegründet haben, nämlich die Monarcho-Hedonistische Front, und wie er dann eben diese Demo angemeldet hat. Und für den großen Tag hat er sich extra ordentlich angezogen, Haare gegelt natürlich, damit die Polizei ihm das auch alles abkauft. Und als dann die anderen Hedonisten auf der Demo auftauchten, ohne gegelte Haare und ohne Anzug, dafür mit Plakaten wie "Wir wollen Gutenberg zurück" oder "Gutenberg muss Kaiser werden" oder "Back for good", will die Polizei sie da natürlich wegschicken. Aber Alexander Müller als Anmelder der Demo konnte dann ganz elegant eingreifen. Bitte hören Sie auf, diese Versammlung zu stören. Sagt der Polizist so: "Ja, aber schauen Sie mal, es sind doch alles Linke." Alexander Müller so: "Nein, das ist irgendwie kein Rechts und Links, ein breites Bündnis." Und was die Monarcho-Hedonistische Front also gemacht hatte, sie hatte sehr, sehr viele Plakate vorbereitet. Jetzt oder nie, Monarchie. Aber was sehr schön war, man konnte diese Plakate halt auch einfach den Christdemonstranten in die Hand drücken. Und die haben sich sehr gefreut. Ich erinnere mich, viele Gutenberg-Fans haben damals gar nicht geschnallt, kapiert, dass das ironisch gemeint war, und haben dann total begeistert diese Parolen mitgehalten oder mitgeschmettert. Ne? So war es, ja. Bei dem Vortrag jetzt, geht's da den Zuschauern mehr darum, Spaß zu haben, ein Motto der Hedonisten, oder wollen die sich informieren, wie sie selbst auch mal aktiv werden können? Ich glaube, die haben große Lust, selbst aktiv zu werden, aber der Schritt, dass man dann auch wirklich eine gute Idee hat, der ist relativ groß. Und Alexander Müller und Montserrat Graupenschläger, die zeigen deshalb auch eine ganze Bandbreite von Politik-Hacks. Also es muss ja nicht immer der große Gutenberg-Coup sein. Was wären denn so Anfängersachen, also so ein Anfänger-Hack, was Leichtes zum Einstieg für Nachwuchshedonisten? Man könnte zum Beispiel Werbeplakate von Konzernen oder Parteien hacken. Zum Beispiel haben die ja mal aus dem CDU-Slogan, du erinnerst dich vielleicht, C wie Zukunft. Ja, der war sehr schlau. C wie Leder oder C wie Zensur gemacht. Mhm. Ja, oder auch wirklich eine ganz kleine lokale Aktion kann gut sein. Montserrat Graupenschläger sagt mir, man kann zum Beispiel die Bewohner einer Straße, in der die Bäume gefällt werden sollen, einfach dann mal so einen Brief schreiben mit Briefkopf der Stadt und dann sagen, hier, mach die Fenster zu und bitte keine Unmutsbezeugungen. Und so kann so der Widerstand der Leute rausgekitzelt werden, die dann denken, ey, jetzt werden hier schon die Bäume gefällt und jetzt darf ich nicht mal mehr das Fenster aufmachen. Jetzt reicht's mir aber. Wichtig ist den beiden eben nur, dass die Leute eben ihre eigenen Ideen entwickeln. Wir wollen eigentlich gar nicht, dass sie mitmachen, sondern dass sie selber machen. Also wir machen schon in unseren Gruppen unseren Kram, aber wir hoffen eigentlich viel mehr, dass viel mehr Leute sich solchen Methoden zuwenden, weil wir es halt unglaublich mögen und unglaublich amüsant finden. Das ist halt so. Dieses "Komm zu uns" finde ich halt irgendwie, dem liegt uns irgendwie fern. So, mach, also wenn du einen Tipp brauchst, okay, wenn wir dir helfen können, auch okay, aber eigentlich soll die Message schon sein: Guckt, so geht das, wir haben ja jetzt viel erklärt und jetzt Licht hin. So, ich finde, es gibt leider viel zu wenig Kommunikationsguerilleros und Guerilleras irgendwie in Deutschland. Das ist relativ überschaubar und da könnte natürlich viel mehr passieren. Das finden halt eigentlich immer alle Leute geil. Ja, und wir wollen halt auch zeigen, dass es nicht so schwer ist, ja. Und wollen halt dadurch dafür sorgen, dass es mehr Leute machen. Dass man nebenbei auch noch einen Job haben kann. Ja, klar. Das ist halt nur halt kein Schlaf. Ja, ja, oh. Hast du was, was zu bedeuten hat? Nein. Ja, mach nicht so viele auf. Es ist groß und rund und pink. Ein Klumpen. Kann das jemand nehmen da drüben? Pack die mal hoch. Sie wird mal sehr engagiert. Ne? Ja, wenn ihr mal. Okay, zweimal hoch. Stopp, noch nicht. Der andere. Wichtig scheint es auch zu sein. Es geht auf jeden Fall um was Großes. Was Pinkes Großes. Was macht ihr da? Einen großen Luftballon. Soll der wegfliegen? Nein. Nee, der soll, weiß ich gar nicht. Kann man bei Demos durch die Straßen rollen und die Polizei ärgern. Ja, also der soll nicht kaputt gehen. Und das ist einfach ja auch ein Unsicherheitsaspekt. Also du weißt ja nicht, was da drin ist oder was das wirklich ist. Oder so. Also eine Bombe. Naja. Zuckerwatte. Zumindest ist es laut, wenn es platzt. Ein großer, pinker Luftballon, mit dem die Polizei irritiert werden soll. Mich wundert heute gar nichts mehr. Marie Kaiser ist für die 1Live-Plan-Reportage zu Gast bei der Hedonistischen Internationale. Die versucht, politischen Protest mit Spaß zu verbinden. Marie, was ist das für ein Ballon? Also pink ist er, groß ist er und rund ist er? eigentlich ist es gar kein Ballon. Eigentlich ist es ein Lubababa. Ein ja? Lubababa. Ein Lubababa, genau. Also dafür blasen die Hedos so pinke Luftballons auf und die wickeln die dann in mehreren Schichten so mit Frischhaltefolie immer wieder um und dann wieder neue Ballons und dann wird das so ein immer größerer Klumpen wie so ein Riesenball und man kann echt so zugucken. Ich kann zugucken, wie er mir so über den Kopf wächst. Also, wie bei so einem Schneeball. Wie bei so einem Schneeball, genau. Und jetzt ist der ungefähr schon so groß, ja, wie wenn ich den Arm hochstrecke. Also würde ich tippen, mal so ungefähr 2 Meter bei dir. Gut über 2 Meter wahrscheinlich. Mindestens, ja. Ja, mal 2,50 Meter. Das Ganze erinnert mich jedenfalls eher an Kindergeburtstag als an eine Demo-Vorbereitung. Aber die wollen damit ernsthaft Durchgänge blockieren und die Kugel dann auch benutzen, um Polizeiblockaden zu durchbrechen. Aber Kindergeburtstag ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil ich glaube, ich würde mich kaputt drüber lachen als Polizist. Vielleicht, aber das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. So, wenn die Hedonisten diesen pinken Riesenballon dann gegen so eine Blockade werfen, dann sehen die Polizisten erstmal nur noch pink und dann müssen sie ja auch irgendwie auf das Ding reagieren und dann könnte der Plan schon aufgehen. Also wenn die Polizisten und die Demonstranten am Ende dann miteinander Ball spielen, dann ist es mit der aggressiven Stimmung wahrscheinlich schnell vorbei. Ja, dieses gemeinschaftliche Ballonbasteln, dieses Lubababas, das ist jetzt sozusagen heute offizielles Tagesprogramm bei den Hedonisten. Ja, das ist eingetragen auf dem Plan als Praxisworkshop. Ja? Und das ist vielleicht anders, als du dir das vorstellst bei den Hedonisten. Die haben ein richtiges Kongressprogramm. Hier finden parallel mehrere Diskussionen, Vorträge, Workshops statt. Gut, also der Zeitplan, der wird nicht immer so ganz ernst genommen und es fällt dann auch mal was aus. Aber das Tagesprogramm kann sich dann der Hedonist so selbst zusammenstellen. Er kann zuerst in den Vortrag über Zensur in der Ukraine gehen, dann Samba-Trommeln lernen und ja, danach kannst du dir zeigen lassen, wie man Luft aus dem Geländewagen rauslässt, um gegen Umweltverschmutzung zu protestieren in einem Praxisworkshop, was ich persönlich eher grenzwertig finde. Ja, aber immer, wenn ich mir gerade vorkomme, wie in einem Hippie-Zeltlager, weil alle nur in der Sonne sitzen oder auf einem Rave auf der grünen Wiese, weil alle tanzen, da kommt jemand mit dem Megafon und sagt, genug in der Sonne gesessen, genug getanzt. Alle jetzt, die Bock haben, ein bisschen rumzutorten. Wir machen jetzt hier einen Aktionsworkshop, Torten ins Gesicht schmeißen, auf der Open-Air-Wiese. Einfach mit vor. Oh, das ist ja, die geht ja richtig rund. Das ist halt ein Kassenschlager. Ey, kann man mal einen Konsens finden für das Mikro oder nicht? Oder sein, ohne Mikro, oder? Ja, ohne Mikro. Ja, wirklich schade. Ja. Das ist konspirativ jetzt. Heißt, du darfst nicht dabei sein. Da hört der, Achtung, Spaß auf. Da hört der Spaß auf. Ich muss das Mikro ausmachen. Aber ich darf da bleiben bei diesem Praxisworkshop Politiker und Promis Torten. Manche werfen mir aber trotzdem so ein bisschen böse oder zumindest skeptische Blicke zu. Also ich glaube, einige haben ja echt Angst, dass ihre Stimmen wiedererkannt werden. Ja, die Aktionen der Hedonisten, die bewegen sich ja teilweise schon am Rand des Legalen so ein bisschen. Einer sagt zu seinen Freunden, ey, lass uns die Frau mit dem Mikro torten. Mist, das bin ja ich. Wahrscheinlich macht das Spaß, aber ich glaube, er hätte wirklich große Lust dazu. Glücklicherweise findet der Vorschlag aber keinen Konsens. Und was passiert jetzt genau bei diesem Workshop Politiker und Promis Torten? Na, erst wird das richtige Tortenbauen erklärt. Also backen. Backen oder ja. Zusammen. Also man kann ja einen Fertigboden nehmen, aber es muss eben ein Biskuitboden sein. Ja? Also man bäckt nicht wirklich. Aber oberste Tortungsregel ist, Torten ist nur ehrenhaft, wenn es auf einer öffentlichen Veranstaltung geschieht. Aber... Und da muss ich jetzt mal unterbrechen, Gutenberg, wenn ich mich richtig erinnere, Lieblingsfeind der Hedonisten, der wurde privat getortet, als er in so einer schummrigen Bar saß. Ja, und deswegen sagen sie selber, da gibt's nicht die volle Punktzahl, höchstens die halbe. Also die wollen sich ja auch verbessern, nicht nur die Welt. Ne? Ja. Und zweitens, verwende immer nur Sahne, die nicht so steif geschlagen ist. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst klebt sie nicht ordentlich im Gesicht. Ja? Und die Aktivisten sprühen jetzt so einen Riesenberg Sahne auf Fertig-Biskuitboden und dann wird auf der Wiese eine CDU-Versammlung nachgestellt. Und du wirst doch noch getortelt? Nein, glücklicherweise meldet sich einer freiwillig. Das ist der Simon, der Nachwuchshedonist vom Anfang mit dem Geschenkkorb, der hier im Hedo-Camp so richtig aufblüht. Der gibt jetzt den CDU-Abgeordneten und ein paar Leute spielen die Security. Die übrigen sind CDU-Anhänger und ich darf mein Mikro wieder anmachen. So, jetzt, liebe Freunde, spricht vom Ortsverband der Peter Tauber von der CDU. Die beste Partei Deutschlands! Die beste Partei der Welt! Wenn der Tommy danach locker ist und irgendwie sich die Finger abschlägt, dann müsst ihr das rausschneiden aus dem Video, dann kommt ihr zu cool bei rüber. Stattdessen lieber dann so eine Kamera einfach nehmen und so einen Typ, der so macht oder sowas. Also Bitterstoff in die Sahne. Gegen die Regeln. Ich habe jetzt gehört, das Schwein käme erst um 14 Uhr. Wir sitzen die da ein bisschen auf jeden Fall bis dahin. Ja, das ist so eine Sitzblockade, das kann eine langwierige Sache sein. Dann braucht man Sitzfleisch. Ich habe gehört, hier geht Unglaubliches vor sich. Ja. Wir überlegen nur gerade noch, ob wir nackt Proteste machen oder ob es reicht, wenn wir angezogen sind. Es ist ganz schön kalt, ne? Aber gut, das soll nicht entscheidend sein bei der Frage. Wisst ihr, wann das kommt, das Schwein? Das müsste so. Wir haben mit dem Feind telefoniert, okay. So eine halbe Stunde. Ja, weil ich habe gerade gehört, es soll erst gegen 14 Uhr kommen. Nur so, damit, falls ihr euch auszieht. Ich komme jetzt aber an, es wird erst 14 Uhr dann gegrillt. Aber ich komme jetzt bald mit dem Auto an. Ah, okay. Wir sind schon eigentlich überfällig. Ey, und das vom Zähneputzen, Leute. Okay, was soll ich drauf schreiben? Reanimier das hier. Weißer Bus kommt. Ah, passt auf, der lenkt uns nur ab. Der will uns hier die Blockade zerbrechen. Lasst euch nicht. Demo anmelden gab es schon Workshop zu, Politikertorten gab es schon Workshop zu und das ist jetzt Sitzblockade trainieren oder was ist das? Nein, das ist eine echte Sitzblockade. Ja? Am Abend soll am See ein Spanferkel aufgespießt und gegrillt werden und es sind einige Vegetarier und sogar Veganer unter den Hedonisten, die sich darüber aufregen und jetzt eben handeln. Immerhin 15 Leute haben sich vorm Zähneputzen am Eingang des Geländes hier versammelt und so eine rostige Leiter quer über die Straße gelegt und veranstalten jetzt eben ihre Sitzblockade gegen die Schweinerei. Ihr hört die 1Live Plamir Reportage und glaubt mir, das ist bei weitem nicht das Skurrilste, was wir gehört haben in dieser Stunde. Kann man Gott sei Dank nachhören, ab morgen als Podcast auf 1Live.de. Marie Kaiser ist nämlich in Kuhlmühle in Nordbrandenburg auf dem Weltkongress der Hedonistischen Internationale. Marie, was genau soll denn jetzt diese Sitzblockade bringen? Na, sie wollen jetzt das Auto, mit dem das Schwein geliefert werden soll, einfach nicht durchlassen. Jetzt kommt übrigens auch der pinke Riesenballon. Weißt du noch, wie er heißt? Lubabababa. Sehr gut. Der kommt jetzt zum Einsatz. Den haben sie mitten in den Weg gelegt. Und schon nach einer halben Stunde, als alle Plakate gemalt sind, merken die Hedonisten, so eine Sitzblockade kann sich ganz schön ziehen. Dann melden sich nämlich auch schon so die ersten menschlichen Bedürfnisse. Einer hat Lust auf Kaffee, ein anderer denkt an frische Brötchen oder eine Dusche. Die Problematik ist, dass bei den Hedonisten im Zweifelsfall dieses menschliche Bedürfnis halt auch wesentlich früher aufkommt als bei der Antifa, muss man ja mal ganz klar. Die trainieren sich auch. Das Lustbedürfnis. Die Jungs, die sind da schon härter im Nehmen. Die sind ja doch ein bisschen lustorientiert. Ja, definitiv. Aber gerade chillen wir uns hier gemütlich einen in der Sonne ab. Ja. Es sind jetzt keine 3 Grad. Aber bei strömenden Regen, weiß ich nicht. Wäre die Blockade vermutlich nicht zustande gekommen, wenn wir ja mal ganz ehrlich sind. Korrekt. Das regnet so, ja. Ja, wir gehen gleich so weit. Stopp, die Schweine, aber ich komme ja auch durch. Alter, die wollen lassen doch alle durch. Es gibt kein Schwein! Nee, ich hab den Kofferraum kontrolliert, da gibt's kein Schwein. Hat die auch mal vor den Motor reingeguckt? Vielleicht ist es ja schon am Kopf. Also sie haben das Auto gestoppt gekriegt, aber das Schwein ist nicht aufzufinden. Das Schwein hat den Hintereingang genommen, glaube ich. Irgendwie hat der Feind von der Sitzblockade erfahren und dann das Schwein irgendwie anders eingeschleust. Ich weiß bis heute nicht, wie, auf rätselhafte Weise. Da helfen auch alle Pflastersteine aus Schaumgummi nicht, die sie gegen das Auto geworfen haben. Abends jedenfalls gehe ich den Weg der Erleuchtung runter zum See und da dreht sich das Spanferkel auf dem Spieß. Die Blockade ist gescheitert. Nein, so richtig stimmt das ja gar nicht. Also Hauptsache, der Protest hat Spaß gemacht und das hat er. Und mal ehrlich, das Schwein war sowieso schon tot. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem Reanimieren wirklich geschafft hätten. Und ja, abends wird sowieso immer gefeiert bei den Hedonisten auf der Wiese mit den psychedelisch bunt angemalten Pilzen aus Pappmaché zwischen den Bäumen mit den rosa Ballons und den Herzen. Da sitzen dann alle am Lagerfeuer. Die Schweinerei ist längst vergessen. Und überhaupt, jetzt sind ja auch diese Steine hier für die Schwitzhütte heiß und bereit. Okay, also wer jetzt reingeht, geht rein, dann die Tür zu, ja? Wir gehen in Klamotten rein. Ja, Stein verbrennen, leicht rechts, gleich rechts. Das ist der ESO-Part hier, ne? Da kann man auch nichts machen. Der ESO-Part, Black Matter mit der Garni. Oh, geil. Oh, geil. Also, Spaß hat's gemacht, Marie. Ja, die Hedonisten wollen das ja auch verbinden, politischen Protest und Spaß. Aber das wäre meine letzte Frage. Kann man die Welt so verbessern? Na, ich glaube, sie haben es auf jeden Fall in diesen 4 Tagen geschafft, irgendwie so eine eigene Hedo-Welt zu schaffen, die schon eine Hedo-Welt, ja, die ist schon ein bisschen besser. Also, und ich muss sagen, ich fand das sehr angenehm. Ich hatte ein bisschen Angst, oh, da sind jetzt Aktivisten, aber die waren gar nicht aggressiv, sondern wirklich sehr entspannt. So entspannte Aktivisten habe ich, glaube ich, noch nie irgendwo getroffen. Und was ich auch super fand, die wollen einem jetzt nicht die Welt erklären und irgendwelche Wahrheiten verbreiten, sondern die nehmen sich selbst nicht so schrecklich ernst. Zum Beispiel ja auch mit dem Schwein, ja, die sind echt gute Verlierer. Auch wenn ich jetzt das als Veganer vielleicht total blöd finde, dass jetzt dieses Schwein gegrillt wird, dann ziehe ich da jetzt auch keine Flappe, sondern setze mich dann halt doch dazu und dann ist das alles auch irgendwie vergessen. Also sie sind nicht so verbissen, nicht so missionarisch. Also nicht verbissen, das ist schon mal ein großer Unterschied zu anderen Gruppen, die protestieren. Aber glaubst du denn wirklich, dass es was bringen kann, also dass es einen Effekt hat und nicht nur lustig ist? Na, zum Beispiel diese Pro-Gutenberg-Demo. Da haben sie ja wirklich geschafft, dass die richtige Pro-Gutenberg-Demo nicht angemeldet wird. Sie haben damit eine ziemlich große Aufmerksamkeit bekommen. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Hedonisten dafür verantwortlich sind, dass Karl Theodor zu Gutenberg nicht mehr im Amt ist. Aber diese ganze Verteidigungsstrategie der CDU-Unterstützer, die haben sie wirklich entlarvt mit der Aktion. Und das war dann schon ein Erfolg. Das war die 1Live-Plami-Reportage Protest ist ihr Hobby. Marie Kaiser war auf dem 3. Weltkongress der Hedonistischen Internationale. Ab morgen gibt's das Ganze als Podcast auf 1Live.de. Mein Name ist Till Hase. Was immer ihr macht, das macht bitte gut. Mehr Podcasts auf 1Live.de.